In der Nacht haben sie Sex miteinander, zum ersten Mal seit Wochen? Nein, länger, einen Monat ist es mindestens her. Der Sex ist gut. Danach sagt Sandy, rauchst du noch? Er überlegt, ob er lügen soll. Er denkt an den jetzt toten Klempner, wie der gesagt hat, sie hat immer mehr auf mir rumgehackt, ständig hat sie auf mir rumgehackt, immer nur rumgehackt. Er denkt daran, wie schön die Nacht bis jetzt war, wie anders als die letzten 6, 8 Monate. Sie verändern sich, hat Lenny gesagt, sie werden reizbar und mäglich. Er lügt nicht. Er sagt, dass er immer noch raucht, aber nicht so viel, eine halbe Packung am Tag höchstens, und erwartet, dass sie erwidert, auch das kann einen umbringen. Sie sagt es nicht. Sie sagt, hast du welche hier? Wenn ja, könntest du mir eine geben. Du hast ewig nicht mehr geraucht. Ich muss dir was erzählen. Ich hab's die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Oh Gott, denkt sich Wilson. Er macht die Nachttischlampe an, seine Schlüssel, die Geldbörse, Handy und etwas Kleingeld liegen auf dem Tisch. Seine Dienstwaffe legt er immer in die Schublade, immer. Dahinter ist eine Packung Marlboro und ein Bic-Feuerzeug. Er gibt ihr eine und denkt sich, dass sie nach so vielen Jahren Nichtrauchen wahrscheinlich schon der erste Zug umhauen wird. Nimm dir ruhig auch eine. Wir haben keinen Aschenbecher hier. Normalerweise gehe ich ins Gästebadezimmer. Wir können mein Wasserglas nehmen. Er zündet ihre an, dann seine. Sie rauchen im Bett, wie damals kurz nach der Hochzeit, als sie dachten, sie würden viele Kinder haben und bis ans Ende ihrer Tage glücklich vor sich hinleben. 12 Jahre später gibt es keine Kinder und Wilson kommt sich ausgesprochen sterblich vor. Du sagst mir jetzt nicht, dass du dich scheiden lassen willst, oder? Es soll ein Witz sein. Oder auch nicht. Nein, ich wollte dir sagen, warum ich seit Frühling so verdammt knatschig und unausstehlich bin. Okay. Sie pafft an ihrer Zigarette, inhaliert aber nicht. Es ging bei mir hin und her. Was soll das heißen, Sandy? Es soll heißen, dass ich in die Menopause komme, Frank. Ziemlich bald und es ist Menoende. Bist du dir da sicher? Sie sieht ihn mürrisch an, dann prustet sie los. Ich sollte das doch wissen, meinst du nicht auch? Schatz, du bist erst 39. In meiner Familie fangen wir früh an und hören früh auf. Bei meiner Schwester Pat haben die Wechseljahre mit 36 eingesetzt. Mein Gefühlsleben ist völlig durcheinander. Ist dir vielleicht aufgefallen? Warum hast du mir nichts gesagt? Weil ich es mir dann hätte selbst eingestehen müssen. Sie seufzt. Meine letzte Periode war vor 4 Monaten, seitdem nur noch Getröpfel, wie die letzten paar Tropfen aus dem Wasserhahn nach dem Zudrehen. Eine Träne kullert ihr über die Wange, nur die eine. Sie lässt die halb gerauchte Zigarette ins Wasserglas fallen und bedeckt die Augen mit einer Hand. Ich fühle mich vertrocknet, Frankie. Alt und aufgebraucht und nicht mehr liebenswert. Ich war dir gegenüber ein Ekel. Es tut mir leid. Er löscht seine Zigarette, stellt das Glas auf den Nachttisch und nimmt sie in die Arme. Ich liebe dich, Sandy. Ich hab dich immer geliebt und werd dich immer lieben. Danke, Liebling. Sie greift an ihm vorbei, ihre Brüste drücken sich gegen seine Wange und macht das Licht aus. Kurz, nicht länger als eine Sekunde, blitzt das Display seines Handys rot auf. Sandy Wilson lächelt im Dunkeln.